Ich freue mich, dass ich heute wieder hier stehen kann und darf. Und diese Freude hat einen ganz besonderen Hintergrund, der sich sicherlich schon rumgesprochen hat. Seit dem 7. Januar sieht alles bei mir wieder anders aus. Der Krebs ist wieder da. Das sah am Anfang im Januar sehr, sehr schlimm aus. Und die Ärztin sagte, sie sind ein Phänomen, dass sie überhaupt noch leben. Der Onkologe hatte nicht richtig aufgepasst und dann war das Ganze wieder da, in voller Kraft und Macht, in der Form, wie ich es noch nie erlebt habe. Und ich habe gedacht, wie kommst du da nur durch? Und dass ich heute hier stehen kann und darf, das hätte ich damals nicht gedacht. Man sieht mir das nicht an. Meine Nachbarin sagt immer, wir sehen da gut aus, mag vielleicht sein. Aber das Schlimme daran ist, dass es eine Krankheit ist, die im Augenblick nur auf dem Papier existiert. Das heißt, die Blutwerte gehen mal rauf, je nach Chemo, dann wieder runter. Ich bin zwar immer müde, aber das kenne ich von Fatigue her, eine typische Begleiterscheinung vom Krebs. Aber ansonsten habe ich keinerlei Einschränkungen und das ist eine ganz große Gnade. Ich kann mein Leben so weiterleben, soll aufpassen, dass ich nicht in großen Menschenmengen bin, aber was könnt ihr mir schon antun? Aber es ist schon abenteuerlich, wenn man dann immer Blut kriegt oder jetzt wieder die Chemo machen muss und wenn man dann auch noch auf einen Stammzellenspender wartet. Ich weiß, das wird nicht immer so glatt gehen, wie es heute geht, aber der Stammzellenspender muss her, der muss noch gefunden werden. Wenn Sie was Gutes tun wollen für mich, dann lassen Sie sich typisieren, kostet nichts, einfach so ein Wattestäbchen im Mund und dann irgendwo hinschicken. Vielleicht kommen wir dann zusammen. So sieht das aus bei mir. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. In einer fränkischen Zeitung erschien eine Anzeige mit dem Wortlaut: Ich danke Gott und dem Opelfahrer, der mich am so und so vielten auf der Bundesstraße so und so mein falsches Überholen durch geschicktes Bremsen ausgeglichen und mir das Leben gerettet hat. Nur 3 Tage später konnten Leser der gleichen Zeitung an gleicher Stelle lesen: Noch einmal Schwein gehabt, der Opelfahrer. Klar, der war auch Mitglied im Club der Neun. Kennt ihr den Club? Club der Neun, den kennt ihr nicht, dann wird es höchste Zeit. Zu diesem Zusammenschluss gehören alle aufgeklärten Menschen, die bei brenzlichen Situationen im Leben immer sagen, da habe ich aber Schwein gehabt. Das war Glück im Unglück. Dank meiner Besonnenheit oder auch ich hatte die Situation immer fest im Griff. Wir kennen solche Sätze und haben sie, wenn wir ehrlich sind, sicherlich schon oft selber gesagt. Warum soll ich denn anders denken? Warum soll ich denn anders reden? Und wem sollte ich überhaupt dankbar sein? Neulich sah ich ein T-Shirt mit der Aufschrift: Danke für nichts. Nein, mit meinem gesunden Menschenverstand, da sehe ich das schon genau richtig. Da ist der aufgeklärte und moderne Mensch, der für alle Dinge eine Antwort hat. Das sind die Menschen im Club der Neun. Dieser Zusammenschluss ist aber, und jetzt wird es interessant, kein Verein, der erst im 20. Jahrhundert gegründet wurde. Nein, der ist uralt, denn es gab schon immer Menschen, die meinten, mit der richtigen Art und Weise den Realitäten ins Auge schauen zu können. Es gab sie schon seit Beginn der Welt. Aber die offizielle Clubgründung geschah erst vor knapp 2000 Jahren. Was es im Einzelnen mit dem Club der Neun auf sich hat, das wollen wir jetzt in der Predigt einmal bedenken. Der Predigttext, Lukas 17, die Verse 10 bis 19. Und es begab sich, da Jesus nach Jerusalem reiste, zog er mitten durch Samarien und Galiläa. Und als er in einen Ort kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von fern und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarm dich unser. Da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeiget euch den Priestern. Und es geschah, da sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, da er sah, dass er geheilt war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind ihrer nicht 10 rein geworden? Wo aber sind die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte und gäbe Gott die Ehre, denn dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen. Jesus ist mal wieder unterwegs. Er sucht die Menschen auf, um ihnen die Liebe Gottes zu predigen und ihnen in ihrer Not zu helfen. Da begegnete ihm eine Gruppe seltsamer Männer, mit denen keiner etwas zu tun haben wollte. Sie waren in Lumpen gehüllt und sahen jämmerlich aus. Es waren Aussätzige, also Menschen, die bei lebendigem Leibe verfaulten, die schlimmste Krankheit, die es damals gab. Dabei war sie äußerst ansteckend, sodass die Kranken in ständiger Quarantäne leben mussten. Näherte sich ihnen in Unwissenheit ein gesunder Mensch, so mussten die Ausgestoßenen mit kleinen Glöckchen auf sich aufmerksam machen und rufen: Unrein, unrein. Es ist doch eigenartig, dass in unserer Geschichte nicht dieser Standardruf geschrien wird: Unrein, unrein, sondern sie schreien um Hilfe. Aber was gibt es in solcher Situation damals vor 2000 Jahren denn überhaupt noch zu helfen? Es waren Menschen, die glaubten, dass Jesus sie heilen konnte. Und was schrien sie? Sie schrien genau das, was heute noch die Gottesdienstbesucher in einem jeden Gottesdienst in der Landeskirche in der Liturgie 3-mal schreien. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Uralt, Herr, erbarme dich. Die 10 Aussätzigen, das waren Todeskandidaten, Zombies, also lebendige Leichen. Sie hatten nicht nur mit dieser Krankheit zu kämpfen, sondern auch mit der Tatsache, dass sie diese als eine schwere Folge einer Sünde sehen mussten. Sie trugen also für alle sichtbar das Zeichen von begangenen Sünden. Ist es denn nicht total bescheuert, total verrückt, in einem solchen Zustand um Hilfe zu schreien, im Angesicht der abgestorbenen Gliedmaßen? Wo doch was abgestorben ist, da kann doch nichts Neues wachsen. Wer bittet denn Gott darum, dass ihm neue Zähne wachsen, wenn er aus der Zahnpraxis kommt und ihm einige gezogen wurden? Und trotzdem schreien diese 10 Zombies um Hilfe. Und Jesus? Läuft er weg? Will er mit den Todgeweihten nichts zu tun haben, um sich nicht auch noch anzustecken? Nein, er wendet sich ihnen zu, er redet mit diesen Menschen, er lässt sich auf ihre Probleme ein, die ja ungemein groß waren. Jesus hört das Schreien der Leute, wie er auch dein und mein Schreien hört. Ein gesunder Mensch, gesund an Leib und Seele und auch hier oben, der hätte sich bei dem Anblick dieser elenden Kreaturen sofort aus dem Staube gemacht. Aber Jesus blieb stehen und schaut sich dieses Elend an und hilft. Aber diese Hilfe ist eine äußerst seltsame, denn sie geschieht nicht auf Anhieb. Schwuppdiwupp, das ist alles weg, der Aussatz. Die 10 Aussätzigen sollen sich den Priestern, die damals die Funktion einer Gesundheitspolizei hatten, zeigen, damit auch amtlich feststeht, dass die Kranken wieder gesund waren. Was ist das für eine verrückte Hilfe, für eine verrückte Aufforderung? Die Kranken mussten sich krank auf den Weg machen, um sich bei der Gesundheitspolizei als gesund zu melden. Das ist doch, wenn man es mal unter uns sagt, Schwachsinn hoch drei. Was muss da wohl in diesen Menschen vorgegangen sein? Will der Jesus uns veralbern? Wir sind doch krank und dürfen uns gar nicht in die Nähe von gesunden Menschen bewegen. Erst einmal die Heilung, dann zum Gesundheitsamt. Das wäre doch der logische Weg. Wir lesen nichts davon. Kein Klagen, keine Nachfragen. Die Kranken ziehen jedenfalls in Richtung Dorf zur Gesundheitspolizei. Und während dieses wahnsinnigen, wahnwitzigen Marsches geschieht das Unfassbare. Die 10 Aussätzigen werden gesund, gerade noch vom Tod gezeichnet und jetzt gesund und quietschfidel. Kyrie eleison, der Herr hat geholfen, die Priester bestätigen die absolute Heilung. Was muss das für eine Freude bei den 10 gewesen sein? Noch einmal dürfen sie von vorne anfangen. Ihnen ist zum zweiten Mal das Leben geschenkt worden. Habt ihr das schon mal erlebt, von der Schippe des Todes gesprungen zu sein? Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht schon mal einmal durchgemacht hat. Ich hätte die Luftsprünge von damals gern gesehen. Ich glaube, so schnell sind in dieser Welt noch nie Krücken zu Kleinholz verarbeitet worden. Freude auf der ganzen Linie. Die Geheilten gehen nach Hause und die ganzen Häuser der ehemaligen Aussätzigen stehen Kopf. Unser Vater, unser Bruder, unser Sohn ist wieder da. Komm, lass dich mal anfassen, das kann doch nicht wahr sein. Das muss gefeiert werden. Hier endet die Geschichte. Aber nur für die 9, für die Gründungsmitglieder im Club der 9. Sie sind wieder im schützenden Schoß der Familie gelandet und lebten weiter bis zum Tode. Das klingt ja fast wie das Ende eines Märchens, aber es ist keins. Das, was wir gehört haben, ist wahr, ist geschehen. Die 9 blieben zu Hause und kümmerten sich einen Dreck um den, der ihnen das neue Leben gegeben hatte. He, ihr Glückspilze, wollt ihr euch denn nicht wenigstens bedanken? Ein kleines Dankeschön wäre doch angebracht. Aber was bekommen wir da zu hören? Ich vergaß Jesus über die Freude des Wiedersehens mit meinen Lieben, und als es mir wieder einfiel, da war Jesus schon weitergezogen. Ich wollte nicht mit leeren Worten kommen, und ich fand kein passendes Geschenk. Ich wusste ja nicht, dass die Heilung von Dauer war. Jetzt, wo ich es weiß, ist Jesus nicht mehr da. Mir fiel ein, dass Jesus für das viele Gute, das er den Menschen tut, keinen Dank erwartet. Da unterließ ich es eben. Sicherlich war es mein anständiges Leben, welches Jesus veranlasste, mich zu heilen. Ich wollte schon danken, aber die meisten taten es nicht und da folgte ich eben der Mehrheit. Jeder hatte eine Ausrede. Keiner bedankt sich. Die Geschichte hat kein Happy End für den Club der 9. Anders dagegen, ganz anders sieht es mit Nummer 10 aus. Er hat kapiert, dass er eine solche Chance zum Leben nur einmal bekommen hat. Deshalb konnte er auch nicht so einfach sang- und klanglos im Knallen einiger Sektkorken wieder zum Alltagsgeschehen zurückkehren. Für ihn war klar, dass er wieder zum Geber der Gaben zurückkehren musste, um sich zu bedanken. Jesus, so dachte er sich, Jesus hat ein Recht auf meinen Dank, so wie er ein Recht auf mein Leben hat. Ich muss wieder zurück, um mich zu bedanken. Er empfindet die Gabe des neuen Lebens als ein persönliches Geschenk, als ein Ausdruck der unverdienten Liebe Jesu zu ihm, dem Verachteten, dem ehemals Aussätzigen. Dieser Dank zeigt seine Einstellung zu Jesus. Je unpersönlicher Menschen miteinander umgehen, umso mehr muss die Dankbarkeit sterben. Man dankt doch auch nicht einer ganzen Behörde wohl aber einem einzelnen Menschen, der sich für einen ganz persönlich eingesetzt hat. Einem Schicksal konnte der Zehnte schlecht danken, wohl aber einem Menschen, dessen Liebe und Güte er gespürt hat. Dabei geschieht dieser Dank nicht so von oben herab, nicht so lässig, sondern mit einer demutsvollen Gebärde. Der Zehnte kommt zurück, wirft sich Jesus vor die Füße und dankt ihm mit lauter Stimme. Dieser Dank wird geleistet in tiefer Demut und Beschämung. Der Geheilte liegt Jesus zu Füßen, obwohl er weiß, dass er schon längst von Jesus aufgerichtet worden ist. Womit habe ich das verdient? Hatte ich ein Recht auf meine Heilung? Wie kommt Jesus dazu, mir neues Leben zu schenken? Diese und ähnliche Fragen sind ihm wohl durch den Kopf geschossen, als ihm klar wurde, Jesus ist die Quelle meines Lebens. Ich muss zu ihm zurück, muss ihm danken für so viel unberechtigte Liebe. Und dann kommt diese beschämende Situation. 10 Personen hat Jesus geheilt, aber nur einer kommt zurück und sagt, danke, Herr Jesus. Dieser eine, das war nicht ein rechtgläubiger Jude, sondern ein Samariter, also ein Mensch, den ein Jude bis auf den Tod nicht ausstehen konnte. Samariter, das war ein Schimpfwort, welches die kleinen Juden schon im Sandkasten lernten. Die Samariter waren verachtet. Sie und die Juden hatten sich im Laufe der Geschichte auseinandergelebt. Erschwerend kam noch da hinzu, dass die Samariter nicht das ganze Alte Testament, sondern nur Teile davon anerkannten. Außerdem hatten sie keine Messias-Hoffnung. Ein Samariter, das war für die Juden der letzte Dreck. Und ein solcher Typ kommt zu Jesus zurück. Welch eine Dankbarkeit, welch eine Liebe. Dieser Liebe ging die Liebe Jesu voraus. Vergessen wir nicht, Jesus macht nicht, wie damals bei den Juden üblich, einen riesigen Bogen um dieses verhasste Land. Nein, der Jude Jesus durchquert das Land der Abgefallenen und sucht den Unreinen und sucht unreine Menschen, um ihnen Gutes zu tun. Und dieser eine, der den Weg zu seinem Heiler fand, war nicht ein gläubiger Jude, sondern ein mieser Samariter. So viel Glauben, so viel Gottesfurcht, so viele Synagogenbesuche bei den Mitgliedern des Clubs der Neuen. Aber der Dank blieb aus. Der Samariter zeigt den rechtgläubigen Juden, wo es lang geht. Sie hatten alle geschrien. Sie hatten alle um Heilung gebeten. Aber gedankt hatte nur einer, dieser Samariter. Immer wieder lesen wir im Neuen Testament, dass das Volk Gottes, also die Juden, Jesus verachteten und Fremde an ihn glaubten. Das wird doch schon deutlich bei der Geburt Jesu. Wer war da anwesend? Nicht die offiziellen Kirchenvertreter von Jerusalem, sondern weitgereiste heidnische Weisen und einige Hirten, die damals genauso verachtet waren wie die Samariter. Merken wir jetzt, wie viel Traurigkeit in dieser Frage Jesu steckt. Habe ich nicht 10 geheilt? Wo sind denn die restlichen 9? Es bewahrheitet sich wieder dieser Satz, Undank ist der Welt Lohn. Wir können ihn umdrehen. Undank ist der Lohn für den Heiland, damals und auch heute. Der Club der 9 schert sich einen Dreck um den Dank. Sie nahmen. Nur einer bedankt sich. Und dann kommt das Happy End der Geschichte. Geheilt, das ist ganz interessant, geheilt ist am Ende nur der dankbare Samariter. Gehe hin, dein Glaube hat dich gerettet. Das haben nicht die anderen 9 gehört. 10 haben Kyrie Eleison geschrien. 10 sind geheilt worden, aber nur einer ist gerettet worden. Nur einer. Da will ich ganz gerne mal fragen, na du glücklicher Samariter, warum bist du denn zu Jesus gekommen? Der wird mir antworten, ich konnte nicht anders. Ich war schon tot. Die Krankheit hatte meinen Körper zerfressen. Ich hatte unsagbare Qualen. Ich war sehr einsam. Und jetzt habe ich ein neues Leben bekommen. Ich kann doch mal von vorne anfangen. Für mich bedeutet diese Gabe eine lebenslange Dankbarkeit dem Geber gegenüber. Und das ist es, was die Geschichte vermitteln will. Man kann die Gabe nicht von dem Geber trennen. Beide gehören zusammen. Man bekommt nur beides zusammen und nicht eine Sache getrennt. Das ist es, was wir lernen sollen von dem Zehnten. Er sah die Gabe des neuen Lebens nicht isoliert von Jesus. Es war eine Einheit. Und so musste auch zwangsläufig das weitere Leben des Zehnten diesem Heilmacher, diesem Heiland gehören. Das Ergebnis? Nur der Samariter wurde ganzheitlich heil und gerettet. Und nun zu uns. Sind wir dankbar? Erkennen wir, dass wir unser Leben von dem, der uns dieses Leben gegeben hat, einfach nicht trennen können? Wie schnell sind wir mit den zu Eingang erwähnten Sprüchen zugange, wenn wir uns rühmen, dass uns in brenzlichen Situationen nichts geschehen ist? Auf den Gedanken, Gott zu loben, kommen wir doch kaum. Wir kassieren immer nur seine Gaben, als wäre es seine Pflicht, uns zu helfen, uns zu heilen. Mal ehrlich, sind wir nicht ab und zu, der eine mehr, der andere weniger, nicht auch immer wieder Mitglieder im Club der Neuen? Alles ist uns so selbstverständlich geworden. Die Freiheit, der Frieden, der Wohlstand und das große Schnitzel, was wir gestern verspeist haben und das Essen, was wir gleich bekommen. Es ist alles so selbstverständlich und reißt kaum mehr einen von den Stühlen. Wir sind an dieser Stelle leider nicht allein. Wir befinden uns in guter Gesellschaft, zum Beispiel mit David. Der hat das Danken auch oft vergessen. Und deshalb gibt er sich einen Tritt in den Allerwertesten, wenn er sagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dabei hat doch das Danken mit Denken zu tun. Vom lateinischen Wortbegriff her bedeutet Danken so viel wie zurückbringen. Der Beschenkte bringt Dank über die Gabe zurück und schließt so den Kreis der Liebe. Danken und Denken gehören unzertrennbar zusammen. Der Club der Neun, der hat nicht gedacht, sondern hat nur geschrien und genommen. Der Zehnte, der dachte nach über seine Heilung und wurde gerettet. Er hat in Jesus seinen Gott entdeckt, der sich in bedingungsloser Liebe für ihn aufopferte. Danken ist Umkehren, ist der Entschluss, den Kampf gegen die Gedankenlosigkeit und die Gewohnheit aufzunehmen. Es ist eine neue Weise des Lebens. Wir Menschen sind von Natur her vergesslich und ziehen uns oft an negativen Dingen hoch. Die Psychologie hat übrigens festgestellt, dass die Möglichkeit des menschlichen Organismus, Schmerz zu empfinden, stärker ist als seine Fähigkeit, Lust zu empfinden. Die peinlichen, quälenden, leidvollen Dinge und Zustände erleben wir zumeist stärker als die erfreulichen und die schönen. Es liegt dem natürlichen Mensch viel näher zu klagen, als sich zu bedanken, als sich zu freuen. Daraus wächst schnell der Schleier der Verdrießlichkeit und des Pessimismus, der sich lähmend auf unser Leben auswirkt. In Wirklichkeit gibt es nur eine Waffe, nur eine Arznei gegen die Traurigkeit, die dem Aussatz gleicht und uns aushöhlen und auffressen will. Der Dank. Glaube ohne Dank ist unmöglich. Vielleicht kann man ein bekanntes Sprichwort verändern, indem man sagt, sage mir, wie oft du dankst, und ich sage dir, wie oft du glaubst. Das Danken ist die Folge eines bewussten Annehmens der Gaben Gottes. Viele Menschen nehmen ja bekanntlich nach dem Prinzip des Staubsaugers immer hinein, was kommt. Sie kommen nicht auf den Gedanken, Gott zu danken, obwohl sie zigmal am Tage Gott sei Dank sagen. Anders sollte es mit uns sein. Wir sind doch nicht einem blinden Schicksal einer unbekannten Macht ausgeliefert, die mit unserem Leben Ping-Pong spielt. Nein, es ist Gott, es ist der Vater Jesu Christi. Auch heute geschehen immer noch Heilungen. Denn was wäre das für ein schwacher Gott, der nur für unsere Seele zuständig wäre? Sein mächtiges und lebensschaffendes Wort ist auch heute noch von Zeichen seiner Gottesherrschaft begleitet. Und ich bin mal gespannt, was er mit mir macht. Der Club der Neuen hat sich im Laufe der Jahrtausende ungemein vergrößert. Aber auch der Club der dankbaren Samariter ist gewachsen. Da habe ich mal wieder Schwein gehabt, es war Glück im Unglück. Das sagt der dankbare Samariter nicht. Er lobt Gott, preist Jesus als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, als den Geber aller Gaben. Dieses Danken hat sein Leben tief geprägt, weil man etwas zu danken hat. Jesus hat den Samariter vom Aussatz der Sünde befreit, hat aus einem todgeweihten Menschen wieder ein fröhliches Geschöpf gemacht. Wie sagt so schön der Liederdichter, durchs Danken kommt Neues ins Leben hinein, ein Wünschen, das nie du gekannt, dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein, vom Vater zum Erben ernannt. Darum denke mit, darum danke mit, dienen wird die Antwort sein. Wir können es gemeinsam tun, Menschen Gottes sein.